Sag, kommt her. Ich will euch verlesen, was euer Herr euch verboten hat. Ihr sollt ihm nichts beigesellen und zu den Eltern gütig sein. Und tötet nicht eure Kinder aus Armut. Wir versorgen euch und auch sie. Und nähert euch nicht den Abscheulichkeiten, was von ihnen offen und was verborgen ist. Und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat, zu töten, außer aus einem rechtmäßigen Grund. Dies hat er euch anbefohlen, auf das ihr begreifen möget.